Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute, der süße Klang meiner Drumbox, die Wiederentdeckung des Electrobeats. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Euro, Trash, Girl. Euro, Trash, Girl. Well, I've been up to Paris. And then I slept in the park. Went down to Barcelona. And someone broke into my car. Yeah, I've searched the world over for my angel in black. I've searched the world over for a Euro trash girl. Took the train down to Athens. And then I bathed in a fountain. Some Swiss junkie in Turin ripped me off for all my cash. I've searched the world over for my angel in black. I've searched the world over for you, for my Euro trash girl. CRS on the metro, they shook me down for this bribe. On my knees for the searching, when my passport, it finally arrived. Called my mom from a payphone, said I'm down to my last, and she said that she would send me to college and I should call my dad. The waitress that he married, well, she hung up the phone. You know, she never did like me, but I can stand on my own. Sold my plasma in Amsterdam, and then I spent it all in one night. Buying drinks at the Milkweg for a soldier in red. Search the world over for my angel in black. I've searched the world over for your trash girl. Eine der spannendsten Elektroformationen hat ihren Hauptsitz ausgerechnet in München. Chicks on Speed. Deutsche, Amerikaner und Australier verwirklichen hier ihre schräge Vision vom Elektrosound. Und dabei spielt der Klang der Drumbox eine große Rolle. Rhythmusmaschinen sind in den letzten Jahren wieder extrem angesagt. Schnörkellose Elektrobeats gelten als Weiterentwicklung des doch sehr eingefahrenen Techno-Sounds. Da kommen die alten analogen Rhythmen genau richtig. Schräg muss es sein und möglichst karg. Begleiten Sie mich in diesem Soundcheck auf eine Reise durch die Elektrobeats des neuen Millenniums. Nächster Stopp ist Berlin mit der Formation Tok Tok vs. Sophie O und ihrem Clubhit Days of Mine. Mm-hmm. riches. I don't claim any riches or a life free from obstacles. Don't claim from heaven any miracles. Just don't want to waste any time or energy on discounts, ludicrous idiots. Feel like a bomb. wherever there is cheese, there are rats. Wherever there are rats, there are cats. Wherever there are cats, there are dogs. If you got the dogs, you got bitches. Bitches always out to put their paws on your riches. If you got riches, you got glitches. If you got glitches in your life computer, turn it off and then reboot her, now you back on. Can't just put the cap on the old bottle. Once you pop it, that'll spoil it. Gone and drink it and enjoy it. Oh, mama, I'm a millionaire. Was Tok Tok und Sophie und die gerade gehörten Kelis aus New York verbindet, ist, dass sie für ihre Songs alte Rhythmusmaschinen als prägendes rhythmisches Element verwendet haben. Beats, die, wie wir die gerade im Stück Millionär gehört haben, waren früher Alleinunterhaltern vorbehalten, die Rhythmen wie diese aus ihrer Orgel mit automatischer Schlagzeugbegleitung holten. Heute sind all diese Orgeln und Rhythmusboxen mit fest einstellbaren Rhythmen von Polka bis Rumba, Rock bis Cha-Cha-Cha wieder sehr gefragt. Beim britischen Duo Mystery Man ist der Klang der Drumbox und der Bass sind die Linien schon fast klares Stilmittel. Wie einige andere, die im gleichen musikalischen Fahrwasser fischen wie die Mystery Man, ist es im neuen Millennium schon fast wieder Retro, solche Songs oder solche Sounds zu verwenden, die Gruppen wie Kraftwerk und Yellow Jahrzehnte vorher schon benutzt haben. Dennoch, für die, die zwischen 20 und 30 sind, hat die Party gerade erst begonnen und die entdecken jetzt die neuen Bands und Formationen mit den alten Sounds. Mystery Man mit It Feels Nice. Vif La Fête stammen aus dem belgischen Gent und sie haben mit ihrem Konzept großen Erfolg. Electrobeats, eine Sängerin, die aussieht, als wäre sie aus dem 80er-Jahre-Kultfilm Blade Runner entsprungen, und ein Sounddesign, das so auch vor 20 Jahren möglich gewesen wäre. Ihr Konzert, das ich im letzten Jahr besucht habe, gehört für mich zu den Highlights von 2005. Klasse Live-Show und eine große Spielfreude. Ein Aspekt, den man nicht immer von den Originalbands erwarten kann, die im neuen Jahrtausend auf Reunion-Kurs unterwegs sind. Vif La Fête mit 2005. Miss a trick. the market leaders. Client. Experienced convenience. Client. At your service. Client. Don't hesitate to contact. Client. Available on request. Client. We never miss a trick. Unter der Regie ihres Produzenten Andy Fletcher, der wiederum Keyboarder bei Depeche Mode ist, haben Client ein beachtliches Debüt veröffentlicht. Die beiden Londoner Musikerinnen haben klargemacht, wie groß auch hierzulande die Nachfrage nach dieser Art von Retro-Sound ist. Schnörkellose Beats, ein völlig unprätentiöser Gesang, die neue Kargheit fühlte sich gut an. Client mit dem Stück Client. Solvent, so nennt sich ein Soundtüftler aus Toronto. Er hat mit seinem Album Synthesizers and Apples mit Bravour vorgeführt, wie ein Maschinenpark voller angestaubter Synthesizer und Drumboxen auch heute noch klingen kann, nämlich gar nicht angestaubt. Hören wir Solvent mit Remote Control. Don't let it go. You never know. Der Schwede J.J. Johansson hat schon immer versucht, mit Electrobeats und Synthi-Sounds einen Hauch von Glamour zu verbreiten. Sein Album Rush aus dem letzten Jahr ist leider etwas untergegangen. Völlig zu Unrecht hört man den Song The Last of the Boys to Know. Pathos trifft vier Viertel, sagt hier ist J.J. Johansson. Electrobeats und eine gewisse Portion Erotik. Die Berliner Zweiraumwohnung waren im Musikbusiness schon alte Bekannte, bevor sie mit ihrem Sound auch die Charts stürmten. Gut ausgeklügelte Texte treffen auf stampfende Computerbeats. Ein Konzept, mit dem auch zurzeit Gruppen wie Goldfrapp große Erfolge feiern. Hören wir Zweiraumwohnung mit Sascha, Sex Secret. Ich seh dich einfach an. So geht es allen. Alle Augen sind auf dir. Jeder will dir nah sein. Du kannst ja nichts dafür. Ich geb dir, was du willst. Du löffelst langsam mein Gehirn. Wir knien vor dir nieder. Auf allen Fünfen. Im letzten Jahr erschien das bemerkenswerte Debüt von Moses, einem Sänger, der bis dato nur durch seine Zusammenarbeit mit Zero Seven aufgefallen war. Der Londoner ist klarer Fan von Marvin Gaye, hat seine soulige Musik aber in ein Elektro-Kostüm gepackt und eine neue Kombination damit geschaffen, die diesen Titel, dieses Soundtracks, der süße Klang meiner Drumbox so richtig akustisch illustriert. Moses mit Feel Free. Feel free to be alone. Hören wir bis zu den Nachrichten noch einen Meister des Electro-Beats, den Kanadier Plastic Man von seinem aktuellen Album D9 Transitions, bei dem er unzählige Stücke anderer Soundtüftler ineinander gemischt hat. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.